hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss und das Geheimnis der Mumie. Ein Doppeldecker und ein Fressdrache. Heute ist ein heißer Tag auf der Dracheninsel. Der kleine Feuerdrache Kokosnuss und sein Freund Oskar, der Fressdrache, dösen in der Hängematte. So heiß war es ja noch nie, stöhnt Kokosnuss. Wie in einem Backofen, sagt Oskar. Da läuft das Stachelschwein Mathilda herbei und ruft: Ratet, was ich gerade gesehen habe. Mathilda, brummt Kokosnuss, wie kannst du bei der Hitze nur so rennen? Nun ratet schon, ihr Faulpelze. Ein riesiges Waffeleis, sagt Oskar. Mit Erdbeeren, sagt Kokosnuss. Nein, nein, erwidert Mathilda und muss plötzlich niesen. Bist du erkältet? Fragt Kokosnuss. Leider, antwortet Mathilda und schneuzt in ihr Taschentuch. Also, es fängt mit D an, ist rot und fliegt durch die Luft. Ein roter Drachenpopel? Sagt Kokosnuss. Quatsch, entgegnet Mathilda beleidigt und brummt. Dann gucke ich mir den Doppeldecker eben alleine an. Ein Doppeldecker? Fragt Kokosnuss. Wenn ich es doch sage, versichert Mathilda. Er flog genau über mich hinweg in Richtung Fressdrachengebiet. Was ist denn ein Doppeldecker? Fragt Oskar. Das ist ein Flugzeug mit je zwei Tragflächen übereinander, erklärt Kokosnuss, springt aus der Hängematte und ruft: Das will ich sehen. Ich auch, stimmt Oskar ein. Sie überqueren die kleine Schlucht und folgen dem Pfad durch das dichte Grün am Fuße der Fressdrachenberge. Da hinten ist etwas, flüstert Kokosnuss. Leise schleichen sie zu einer kleinen Lichtung. Dort steht tatsächlich ein Doppeldecker. Etwas weiter unten, am Ufer eines Baches, sehen sie einen kleinen Mann mit einer Brille auf der Nase. Er sitzt auf einem Erdhaufen, der neben einer Grube aufgeschichtet ist. Er trägt einen Tropenhelm, eine Weste mit allerlei Taschen, eine kurze Hose und festes Schuhwerk. Neben ihm liegt eine Schaufel. Der Mann hält eine alte Steintafel in den Händen und betrachtet diese neugierig. Kokosnuss reibt sich die Augen. Wisst ihr, wer das ist? Das ist Professor Champignon, ein berühmter Forscher. Woher weißt du denn das? Fragt Mathilda. Ich kenne sein Foto aus den Büchern über die Pyramiden. Stimmt, ja, sagt Mathilda. Du liest ja immer diese Schinken über das alte Ägypten. Das sind keine Schinken, sondern spannende Bücher, protestiert Kokosnuss. Und sag nichts gegen das alte Ägypten. Die Pyramiden sind das Geheimnisvollste, was es gibt. Pfff, diese ollen Steinhaufen, sagt Mathilda. Hast du eine Ahnung, entgegnet Kokosnuss. Da gibt es geheime Gänge und Kammern, die noch gar nicht entdeckt sind. Die sind viele tausend Jahre alt. Und wer weiß, was darin alles versteckt ist. Psst, zischt Oskar. Da kommt jemand. Die anderen spitzen die Ohren. Schwere Schritte nähern sich dem Bachlauf. Die Freunde halten den Atem an. Ein Fressdrache. Auweia, flüstert Oskar. Der üble Udo. Der Professor ist so sehr mit der Steintafel beschäftigt, dass er den Fressdrachen noch nicht bemerkt hat. Udo räuspert sich. Der Professor hält inne. Als er den Fressdrachen erblickt, hüpft er mit einem Schrei in die Grube. Gleich, flüstert Oskar, wird der Professor gefressen. Haps und weg. Das geht aber nicht, protestiert Kokosnuss leise. Wir müssen ihn retten. Wartet, ich versuche mal etwas, sagt Oskar. Mir wird Udo schon nichts tun. Flink läuft der kleine Fressdrache zur Grube hinüber. Hallo, Udo, ruft er. Wie geht's? Gut, brummt Udo. Außer, dass ich hungrig bin. Zum Glück habe ich gerade dieses Hühnchen in der Grube gefunden. Da meldet sich der Professor. Hühnchen? Ich bin noch kein Hühnchen. Nicht? Sagt Udo verblüfft. Wenn ich ein Hühnchen wäre, dann hätte ich einen Schnabel und zwei Flügel. Von hier oben siehst du aus wie ein Hühnchen. Ist ja auch egal. Hauptsache lecker. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen, sagt Oskar schnell. Das Hühnchen ist nämlich ein Mensch. Und zwar ein ziemlich alter Mensch. Jawohl, sagt der Professor. Schon über 70. Das ist doch nicht alt, dröhnt Udo. Das ist doch ein knackiges Alter, um gefressen zu werden. Für Menschen ist 70 aber alt, erklärt Oskar. Mein Papa sagt, so alte Menschen soll man nicht fressen, weil man die nicht so gut verträgt. Davon kriegt man Blasen an den Füßen. Blasen an den Füßen? Fragt Udo verblüfft. Von Hühnchen? Ich bin kein Hühnchen, protestiert der Professor wieder. Halt den Schnabel, befiehlt Udo. Aber ich habe doch gar keinen Schnabel, sagt der Professor. Quassel nicht dauernd dazwischen, brummt Udo wütend. Außerdem ist mir der Appetit vergangen. Blasen an den Füßen, sowas. Dann suche ich mir eben etwas anderes zum Fressen. Auf Wiedersehen! Mit diesen Worten stapft der große Fressdrache missmutig von dannen. Der Drachenstein. Vielen Dank, kleiner Drache. Du hast mir das Leben gerettet, sagt der Professor. Och, keine Ursache. Das habe ich gern getan. Mein Freund Kokosnuss nämlich, der... In diesem Moment kommen Kokosnuss und Mathilda aus ihrem Versteck. Erschrocken duckt sich der Professor. Nur keine Angst, Herr Professor Champignon, sagt Kokosnuss. Wir kommen als Freunde. Der Professor lugt hervor. Du kennst meinen Namen? Aber ja, sagt Kokosnuss. Ich habe Ihre Bücher über die große Pyramide gelesen. Da blickt sich Professor Champignon verstohlen um und flüstert, genau deswegen bin ich hier. Er holt die Steintafel hervor. Jetzt sehen die Freunde, dass sie die Form eines Drachens hat. Dieser Drachenstein, erklärt der Professor, war hier vergraben. Die Stelle habe ich auf einem alten Papyrus entdeckt. Der Stein führt, und nun spricht er noch leiser, zur verborgenen Kammer der Mumie mit der goldenen Maske. Kokosnuss traut seinen Ohren nicht. Die Mumie mit der goldenen Maske? Psst, raunt Professor Champignon. Nicht so laut. Und wieder schaut er sich ängstlich um. Was ist denn eine Mumie? Flüstert Mathilda. Im alten Ägypten, erklärt Kokosnuss, regierten mächtige Könige. Sie wurden Pharaonen genannt. Wenn ein Pharao gestorben war, wurde sein Körper eingetrocknet, eingeölt und in Leinentuch gewickelt. Das nennt man Mumie. In der trockenen Wüstenluft bleibt eine Mumie viele tausend Jahre lang haltbar. Manche Pharaonen ließen riesige Pyramiden bauen, um sich nach ihrem Tod darin beisetzen zu lassen, mit all ihren Schätzen und anderen Dingen, die sie für das Jenseits brauchten. Aha, meldet sich Oskar. Zum Beispiel eine goldene Maske. Psst, sagt der Professor wieder. Es könnte sein, dass jemand mithört. Stellt euch vor, zwei Räuber haben versucht, mich zu entführen. Sie wollen durch mich an die goldene Maske kommen und sie stehlen. Leise fügt er hinzu. Sie haben Gewehre. Die Freunde zucken zusammen. Vorsichtig schauen sie sich um. Doch nirgends sind Räuber zu sehen. Nicht einmal die Spitze eines Räuberhutes. Wie sollten zwei Räuber auf die Dracheninsel gelangen? Fragt Kokosnuss. Der Professor flüstert, sie haben Kamele. Oh! Raunen die Freunde. Aber, bemerkt Mathilda, Kamele können doch nicht bis zur Dracheninsel fliegen. Da meldet sich Oskar. Kamele können eigentlich überhaupt nicht fliegen. Der Professor überlegt. Genau betrachtet habt ihr recht. Erleichtert stellt er fest, dann können die Räuber also gar nicht hier sein. Diese goldene Maske, sagt Mathilda, ist die denn so wertvoll? Sie ist aus purem Gold, erklärt Kokosnuss. Es heißt, wer sie stiehlt, den trifft der Fluch der Mumie. Niemand weiß, was der Fluch bedeutet, nur dass es etwas ganz Schlimmes ist. Ich sehe, kleiner Drache, sagt Professor Champignon und nickt Kokosnuss anerkennend zu. Du bist ein Experte. Herr Professor, sagt Mathilda, wenn Sie die Maske finden, trifft sie dann nicht auch dieser Fluch? Der Professor lacht. Ich will die Maske ja nicht stehlen, sondern nur untersuchen. Aber jetzt, meine jungen Freunde, muss ich mich auf den Weg machen. Mit diesen Worten kramt er eine Fernbedienung aus seiner Tasche und betätigt einen Schalter. Kurz darauf fliegt der Doppeldecker herbei. Meine Erfindung, sagt Professor Champignon stolz. Ein Doppeldecker, der senkrecht starten kann. Kokosnuss staunt. Wie ein Hubschrauber. Der Professor verstaut die Schaufel und den Drachenstein im Laderaum und steigt hinter das Steuer. Traurig schauen die Freunde zu. Wie gern würden sie mitfliegen. Sie waren noch nie bei den Pyramiden. Herr Professor, sagt der kleine Drache, wir könnten Sie doch begleiten. Wir sind erfahrene Abenteurer. Der Professor überlegt. Hilfe könnte ich schon gebrauchen. Wenn eure Eltern einverstanden sind, hätte ich nichts dagegen. Mit einem berühmten Forscher nach Ägypten reisen. Die Eltern sind einverstanden, sogar Oskars. Von den Räubern haben die drei Freunde ihren Eltern übrigens nicht so viel erzählt. Ehrlich gesagt haben sie sie überhaupt nicht erwähnt. Denn wer weiß, vielleicht laufen ihnen diese finsteren Burschen gar nicht über den Weg. Die drei Freunde packen ihre Taschen für eine Expedition. Ein Seil, Fackeln, Wasserflaschen und andere nützliche Dinge. Mathilda legt noch ein paar Rollen Klopapier dazu. Wozu brauchst du die denn? Fragt Kokosnuss. Da muss Mathilda wieder niesen. Na, für meinen Schnupfen. Meine Taschentücher sind alle in der Wäsche. kichert Oskar. Klopapier, Mathilda. Hör auf, protestiert Mathilda, sonst stecke ich dich an. Entschuldigung, murmelt Oskar und zieht den Kopf ein. Er möchte auf keinen Fall eine Erkältung kriegen. Oskar hasst Erkältungen, vor allem im Sommer. In der Oase. Schnell wie der Wind überquert der Doppeldecker den Ozean. Schon am Mittag erreicht er Afrika. Er fliegt über Steppen und Gebirge, bis nur noch Sand zu sehen ist, soweit das Auge reicht. Die Wüste Sahara, sagt Kokosnuss. Seht nur, wie riesig sie ist. Heute Abend erreichen wir eine Oase, erklärt der Professor. Dort verbringen wir die Nacht. Als die Sonne sich dem Horizont nähert, liegt die Oase vor ihnen. Wie eine grüne Insel in einem Meer voller Sand. Professor Champignon landet den Doppeldecker inmitten eines Palmenhains. An dem kleinen See der Oase füllen die Abenteurer ihre Wasserbeutel auf. Dann machen sie es sich am schattigen Ufer des Sees bequem. Der Professor holt den Drachenstein hervor, entfaltet einen Plan der Pyramide und versinkt in eine eingehende Betrachtung. Haben Sie etwas entdeckt? Fragt Kokosnuss. Brummt der Professor und kratzt sich am Ohr. Hier ist das Labyrinth. Dahinter liegt eine große Kammer. An einer Stelle in der Mauer ist eine Lücke. Sie hat genau die Form des Drachensteins. Den Stein müssen wir dort einsetzen. Aber was geschieht dann? Wie finden wir die verborgene Kammer der Mumie? Mathilda betrachtet den Drachenstein und stutzt. Da sind ja Zeichen eingeritzt. Das sind Hieroglyphen, erklärt Kokosnuss. Die Schrift der alten Ägypter. Und was steht da? Fragt das Stachelschwein. Zur Sonnenstunde folge dem Licht, antwortet der Professor. Das ist merkwürdig, denn in der Kammer ist es stockfinster. Seltsam, murmelt Kokosnuss. Plötzlich hält er inne. An dem Drachenstein blinkt etwas. Der kleine Drache klopft den Stein ab. Lauter getrocknete Erde rieselt zu Boden. Dahinter kommt etwas Glänzendes zum Vorschein. Nanu, sagt der Professor. Kokosnuss reibt die glänzende Stelle sauber, bis er sich darin spiegeln kann. Der Professor staunt. Heiliger Bimbam, ein bronzener Spiegel. Plötzlich meldet sich Oskar. Habt ihr das gehört? Da drüben hat etwas geraschelt. Sicher nur ein paar Tiere, vermutet der Professor. Ich schaue einmal nach, sagt Kokosnuss und fliegt auf die andere Seite des Sees. Er sucht das Ufer ab. Doch da ist niemand. Plötzlich hört er ein merkwürdiges Schnauben. Was kann denn das sein? Vorsichtig fliegt er ein Stück weiter. Der kleine Drache reibt sich die Augen. Unter den Palmen liegen zwei Kamele. Noch nie in seinem Leben hat Kokosnuss Kamele gesehen. Neugierig beobachtet er die mächtigen Wüstentiere. Eines der Kamele hat den kleinen Drachen bemerkt. Es wendet den Kopf und sagt, »Bei meinen Höckern, ein Drache!« Kokosnuss kommt näher und räuspert sich. »Ja, ich bin mit dem berühmten Professor Champignon unterwegs.« »Ach, der!« sagt das Kamel. »Kennst du ihn?« fragt Kokosnuss. »Auf diesen Champignon warten wir hier schon die ganze Zeit.« »Champignon«, verbessert Kokosnuss. »Genau«, erwidert das Kamel. »Und warum wartet ihr auf ihn?« »Keine Ahnung.« In diesem Augenblick ertönt ein Knall. Erschrocken fährt Kokosnuss herum. Das kam von ihrem Lagerplatz. Der kleine Drache fliegt zurück, so schnell er kann. Kaum erreicht er den kleinen See, sieht er den Doppeldecker aufsteigen. Die können doch nicht ohne mich wegfliegen. Verzweifelt versucht Kokosnuss, dem Flugzeug zu folgen. Aber es fliegt viel schneller als er. Immer weiter entfernt es sich von ihm und verschwindet in der Dämmerung des Wüstenhimmels. Der kleine Drache blickt zurück. Wo ist die Oase? Ach, dort ist sie ja. Traurig und wütend kehrt er zu dem kleinen See zurück. Was soll er jetzt nur machen, ganz allein in dieser riesigen Wüste? Kokosnuss ist verzweifelt. Da hört er jemanden rufen. Kokosnuss! Der kleine Drache traut seinen Augen nicht. Mathilda und Oskar. Sein kleines Drachenherz macht vor Freude einen Hüpfer. Doch was ist das? Die beiden sind an eine Palme gefesselt. Zwei Räuber haben den Professor entführt und den Doppeldecker gestohlen, berichtet Mathilda wütend, als Kokosnuss die beiden losbindet. Die beiden haben hier schon auf ihn gewartet. Die wussten genau, dass der Professor in dieser Oase zwischenlanden würde, sagt Oskar. Jetzt versteht Kokosnuss. Dann gehörten die Kamele den beiden Räubern. Kamele? Fragen Mathilda und Oskar. Kokosnuss berichtet von den Kamelen, die er jenseits des Sees getroffen hat. Oh je, klagt Oskar. Und nun wollen die Räuber die goldene Maske stehlen. Und wer weiß, was sie mit dem armen Professor anstellen, sagt Mathilda. Das müssen wir verhindern, sagt Kokosnuss entschlossen. Aha, na klar, brummt Mathilda. Und wie wollen wir das anstellen? Darauf weiß Kokosnuss auch keinen Rat. Missmutig sitzen die Freunde am Ufer und grübeln, bis die Sonne untergeht. Ich habe Hunger wie eine Scheune, sagt Oskar. Das heißt aber anders, sagt Mathilda. Man sagt Hunger wie ein Bär. Ich sage aber Scheune, erwidert Oskar. Scheunen können auch hungrig sein. Ich hab's, ruft Kokosnuss und springt auf. Wir fragen die Kamele. Sie kennen den Weg zur Pyramide. Vielleicht können sie uns dorthin bringen. Durch die Wüste. Die Kamele staunen nicht schlecht, als ein Stachelschwein, der Feuerdrache von vorhin und ein kleiner Fressdrache hinter den Palmen hervorkommen. Heiliges Kamelohr, brummt das eine Kamel. Was ist das denn für eine merkwürdige Truppe? Und ich dachte, sagt das andere Kamel, Fressdrachen seien längst ausgestorben. Kokosnuss stellt seine Freunde vor und fragt, würdet ihr uns zu der großen Pyramide bringen? Die Kamele blicken einander an. Was meinst du? Fragt das eine. Ich meine, sagt das andere, wir sollten auf unsere Herren warten. Einfach so die Besitzer zu wechseln und davon zu traben, das gehört sich nicht. Eure Besitzer, sagt Kokosnuss, haben sich aber selbst davon gemacht. Sie sind mit einem Flugzeug weggeflogen. So was, grummelt das erste Kamel. Das gehört sich aber auch nicht. Fliegen schon gar nicht, sagt das zweite. Ein Kamelsprichwort sagt, hast du eine Seele, dann nimmst du die Kamele. Sie blicken hinauf zum Wüstenhimmel, wiegen ihre mächtigen Köpfe und sagen, gebongt, wir bringen euch zur großen Pyramide. Gemächlich schaukeln die beiden Kamele mit Kokosnuss, Mathilda und Oskar auf ihrem Rücken durch die Wüste. Über ihnen wölbt sich der weite Nachthimmel. Um sie herum erheben sich die Sandberge der Sahara bis zum Horizont. Jetzt verstehe ich, warum Kamele auch Wüstenschiffe genannt werden, sagt Mathilda. Die schaukeln ja wie ein Piratenschiff auf schwerer See. Auf den Kamelrücken werden die Freunde in den Schlaf gewiegt. Als die Morgensonne sie weckt, ruft Mathilda, seht mal, dort! In der Ferne ragen die steinernen Spitzen riesiger Bauwerke in den Himmel empor. Die drei Pyramiden, ruft Kokosnuss. Wow, murmelt Oskar. Bis zum Mittag dauert es, bis die Freunde am Fuße der großen Pyramide eintreffen. Wie ein Berg erhebt sich das mächtige Bauwerk über den Wüstensand. Noch nie haben sie ein solch beeindruckendes Gebäude gesehen. In der Nähe eines Eingangs entdecken sie den Doppeldecker. Kokosnuss holt die Fernbedienung aus dem Flugzeug und verstaut sie in seiner Tasche. Vielleicht, denkt der kleine Drache, kann ich sie noch brauchen. Sie horchen in den Eingang der Pyramide hinein. Nichts zu hören. Hoffentlich sind sie nicht zu spät. Während die Freunde die Fackeln aus ihren Taschen holen, lassen sich die Kamele im Schatten der Pyramide nieder. Wir warten dann mal hier, sagt das eine. Mal sehen, ob ihr wiederkommt. Warum sollten wir denn nicht wiederkommen? Fragt Mathilda unsicher. Das Kamel blickt das Stachelschwein mitleidig an und sagt, in den Pyramiden ist es ziemlich gefährlich. Irrwege, vergiftete Pfeile und so weiter. Vergiftete Pfeile? Wiederholt Mathilda. Nun ja, brummt das Kamel. Man erzählt sich so einiges. Ich gehe da jedenfalls nicht hinein, sagt das andere Kamel. Mit deinen Hackern passt du ja auch gar nicht durch die Gänge, du Kamel. Selber Kamel, entgegnet das Kamel. Da ruft Kokosnuss, Mathilda und Oskar zu. Kommt ihr? Das Labyrinth. Schritt für Schritt tasten sich die Freunde in das Innere der Pyramide vor. Im Licht der Fackeln tanzen ihre Schatten auf den kahlen, steinernen Wänden. Wie sollen wir denn den Professor finden, ohne den Professor? Fragt Mathilda. Kokosnuss erinnert sich an den Plan der Pyramide, den Professor Champignon in der Oase betrachtet hatte. Erstmal geht es durch das Labyrinth, sagt der kleine Drache. Und danach kommt die große Kammer. Ich habe einmal gehört, meldet sich Oskar, dass Labyrinthe dazu da sind, dass man sich darin verirrt. Das habe ich auch gehört, sagt Mathilda. Ich weiß aber noch die Richtung, erwidert Kokosnuss. Jedenfalls so ungefähr. Mathilda stöhnt. Das kann ja heiter werden. Nachdem sie durch einen langen, schmalen Tunnel marschiert sind, stehen die drei Abenteurer in einem Raum, von dem vier Gänge abgehen. Da haben wir den Salat, sagt Mathilda. Kokosnuss überlegt. Er zeigt auf einen Gang und sagt, ich glaube, da lang. Die Freunde gehen durch eine Vielzahl von Gängen. Immer wieder teilt sich der Weg und sie müssen sich jedes Mal für einen der Wege entscheiden. Als sie vor einer weiteren Gabelung stehen, sagt Kokosnuss, hier weiß ich nicht weiter. Oskar überlegt nicht lange und zählt ab. Hampelmann, Pampelmann, Hampelmuse, Pampelmuse, Pampelmusen, Hampelmann und du bist dran. Also links, sagt Kokosnuss. Die Freunde nehmen den linken Gang und stoßen immer weiter in das Innere der Pyramide vor, bis sie in einen Raum gelangen, der ihnen bekannt vorkommt. Hier waren wir doch schon einmal, murmelt Kokosnuss. Was für ein Durcheinander, stöhnt Mathilda. Warum haben die Ägypter nur solche Labyrinthe gebaut? Damit die Pharaonen nach ihrem Tod nicht gestört werden, erklärt Kokosnuss. Diesmal können wir ja hier entlang gehen, schlägt Oskar vor. Den Weg hatten wir noch nicht. Der Gang führt ein Stück geradeaus, dann rechts, dann wieder geradeaus, dann wieder rechts und immer so weiter. Unter einem anderen Gang hindurch, dann wieder rechts und nochmal rechts, bis sie in einem Raum mit bunten Fliesen stehen. Eine Sackgasse, sagt Oskar enttäuscht. Plötzlich hören sie ein ohrenbetäubendes Knirschen. Erschrocken drehen sie sich um und sehen gerade noch, wie ein schwerer Steinblock ihren Rückweg verschließt. Die Freunde versuchen, den Steinblock zurückzuschieben, doch er rührt sich nicht vom Fleck. In diesem Augenblick ertönt wiederum ein Knirschen und am anderen Ende des Raumes öffnet sich eine verborgene Tür. Dahinter sehen sie einen Treppenaufgang. Also da entlang, sagt Mathilda und hüpft durch den Raum in Richtung Treppe. Plötzlich zischt ein Pfeil aus der Wand über Mathildas Kopf hinweg und zersplittert an der gegenüberliegenden Mauer. Vor Schreck bleibt Mathilda stehen. Rühr dich nicht, ruft Kokosnuss. Das ist der Raum der vergifteten Pfeile. Davon habe ich mal gelesen. Und was nun? Fragt Mathilda verzweifelt. Die Pfeile werden nur abgeschossen, erinnert sich Kokosnuss, wenn man auf bestimmte Fliesen tritt. Die Freunde betrachten die Steinfliesen. Und welche sind das? Fragt Mathilda. Keine Ahnung, antwortet Kokosnuss. Aha, brummt Mathilda. Dann kann ich hier ja bleiben, bis mir die Stacheln abfallen. Wartet, sagt Kokosnuss, holt das Seil hervor und befestigt es an einem Mauervorsprung. Mit dem anderen Ende des Seils fliegt er zur Treppe hinüber und zurrt es am Geländer fest. Jetzt könnt ihr auf dem Seil balancieren, sagt der kleine Drache. Gute Idee, ruft Oskar und läuft geschickt auf dem Seil hinüber. Mathilda aber ergreift das Seil mit den Pfoten und hangelt sich zur anderen Seite. Puh, geschafft, sagt das Stachelschwein erleichtert. Nun steigen die Freunde die Treppe empor. Sie endet in einem Gang, der steil bergan führt. Eine ganze Weile folgen sie dem Gang. Dann lassen sie sich erschöpft nieder. Wie hoch geht das denn noch? Fragt Mathilda. Sie ist ganz aus der Puste. Zur verborgenen Kammer, sagt Kokosnuss, führt der Gang jedenfalls nicht. Hoffentlich finden wir hier wieder heraus, sagt Mathilda. Oskar stutzt. Hier zieht's. Ein Luftzug, sagt Kokosnuss. Er steht auf und geht ein Stück weiter. Hier ist ein Spalt in der Mauer, ruft er. Die anderen rennen herbei. Mathilda späht durch den Spalt und kann nach draußen sehen. Wir sind ganz weit oben. Ich sehe die anderen Pyramiden und die Wüste. Durch den Spalt dringt etwas Tageslicht in den dunklen Gang. Da meldet sich Oskar. Hier ist ein Schacht. Da steckt ein Radio drin. Ein Radio? Wiederholen Kokosnuss und Mathilda verblüfft. Der Schacht liegt schräg unter dem Lichtspalt und führt in die Pyramide hinab. Kokosnuss lauscht. Das ist die Stimme des Professors, ruft er aufgeregt. Und die Stimmen der Räuber, flüstert Mathilda ängstlich. Kokosnuss überlegt. Ich fliege nach unten und suche ein Versteck. Dann lasse ich euch mit dem Seil hinab. Und schon saust der kleine Drache hinunter in den dunklen Schacht. Kurz darauf kehrt er wieder und berichtet. Ich habe die Räuber gesehen. Der Schacht endet an der Decke der großen Grabkammer. Darunter stehen alte Sarkophage. Hinter den Sarkophagen können wir uns verstecken. Aber vergesst nicht, eure Fackeln zu löschen. So lässt Kokosnuss erst Mathilda hinab. Als das Stachelschwein dreimal am Seil zieht, holt er es wieder hoch und lässt Oskar hinunter. Dann verstaut er das Seil in seiner Tasche und folgt den beiden. Die drei verstecken sich hinter einem großen, steinernen Sarkophag. Die verborgene Kammer. Die Freunde staunen. In der riesigen Grabkammer stehen zahllose steinerne Särge, deren Deckel zur Seite geschoben sind. Dort lagen Mumien drin, flüstert Kokosnuss. Die wurden irgendwann einmal gestohlen. Brrr, wie gruselig, raunt Mathilda. Jetzt sehen sie auch die Räuber. Der eine ist dick wie eine Kartoffel und schaut grimmig drein. Der andere ist dünn wie eine Moorrübe und schaut genauso grimmig drein. Ihre Bärte sind stoppelig und auf dem Kopf tragen sie Räuberhüte. In den Händen halten sie Gewehre und Fackeln und an ihren Gürteln hängen Pistolen. Ach du grüne Neune, in diesem Augenblick muss Mathilda niesen. Was war das? Ruft der dicke Räuber. Die Freunde ducken sich. Vorsichtig lugt Kokosnuss hervor. Der Räuber blickt in ihre Richtung, aber er kann im Dunkeln niemanden erkennen und wendet sich wieder ab. Da, jetzt sehen sie auch den Professor. Neben ihm in der Mauer erkennt Kokosnuss den Drachenstein. Sein bronzener Spiegel leuchtet im Fackelschein. Der dicke Räuber ist aufgebracht und ruft: Wie lange soll das denn noch dauern? Der Professor antwortet mit zitternder Stimme: Der Sonnenstrahl wird jeden Moment kommen. Wehe, wenn nicht, brummt der Räuber. Mathilda flüstert: Sonnenstrahl? Hier unten? Fragt Oskar. Kokosnuss kratzt sich am Kopf. Was meint der Professor nur? Da fasst sich der kleine Drache an den Kopf. Natürlich, jetzt verstehe ich. Im selben Augenblick dringt ein Sonnenstrahl in den Schacht. Er trifft genau auf den Spiegel des Drachensteins. Dieser lenkt den Strahl auf einen funkelnden Edelstein an der gegenüberliegenden Mauer. Und plötzlich öffnet sich genau dort eine geheime steinerne Tür. Die Tür zur verborgenen Kammer, flüstert Kokosnuss. Das ist ja ein Ding, raunt Mathilda. Nach so vielen tausend Jahren funktioniert das noch, bemerkt Oskar. Die Räuber packen den Professor und stoßen ihn in die Kammer hinein. Die Freunde folgen ihnen lautlos. Im Schutz der Dunkelheit gehen sie hinter einer Säule in Deckung. Die Räuber und der Professor sind stehen geblieben. Im Schein der Räuberfackeln erkennen Kokosnuss, Mathilda und Oskar mehrere reich verzierte, geöffnete Truhen, gefüllt mit wertvollem Geschmeide. Der Schatz des Pharaos, sagt Kokosnuss leise. In der Mitte der Kammer steht ein prächtiger, goldener Sarkophag. Ächzend schieben die Räuber den Deckel zur Seite. Darunter kommt eine strahlende Maske aus purem Gold zum Vorschein. Die Mumie des Pharaos, flüstert Kokosnuss aufgeregt. Der dicke Räuber grinst und sagt: Da ist sie ja, die Maske. Sie wird uns eine Menge Geld einbringen. Aber, stottert der Professor, niemand darf die Maske stehlen. Denkt an den Fluch des Pharaos. Der Räuber bricht in ein hämisches Gelächter aus. Fluch des Pharaos? So ein Quatsch! Den gibt es doch gar nicht! Mit diesen Worten greift er sich die Maske und spottet. Siehst du? Nichts geschieht. Kein Fluch weit und breit. Doch plötzlich ertönt ein dumpfes Grollen. Erschrocken zucken alle zusammen. Der Fluch, stottert der dünne Räuber. Das Grollen wird leiser und verstummt wieder. Ach was, sagt der Dicke. Das ist doch nur Geschwätz. Los, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Die Räuber beginnen, die Schatzkisten auszuplündern. Sie stecken alles in ihre Räubersäcke. Auch der Professor muss mithelfen. Kokosnuss hat eine Idee. Schnell, zurück, flüstert er. Flink huschen die drei wieder in die Grabkammer. Mathilda, sagt Kokosnuss, hast du noch etwas von deinem Klopapier? 3 Rollen. Wieso? Prima. Und dann erklärt der kleine Drache seinen Plan. Oje, oje, raunt Mathilda. Kichert Oskar. Ein richtiger Klopapierplan. Das wird lustig. Schnell, Wir müssen uns beeilen, flüstert Kokosnuss. Und so bereiten die Freunde fieberhaft den Plan des kleinen Drachen vor. Drei kleine Mumien. Bald haben die Räuber und der arme Professor die Säcke gefüllt. Gerade wollen sie die Kammer verlassen, als wieder das dumpfe Grollen ertönt. Der dünne Räuber schreckt zusammen. Wir verschwinden, befiehlt der Dicke. Als sie die Grabkammer durchqueren wollen, halten sie inne. Was war das für ein Geräusch? Da sehen sie, wie eine steinerne Sargplatte sich bewegt. Professor Champignon traut seinen Augen nicht. Das kann doch nicht sein. Sollte es lebendige Mumien geben? Unmöglich. Die Sargplatte fällt krachend zu Boden. Der dünne Räuber stößt einen Schrei aus. Eine Mumie erhebt sich langsam aus dem Sarg. Sie ist in helles Tuch eingewickelt und hat eine große Schnauze, einen langen Schwanz und sogar Flügel. Eine Drachenmumie, flüstert der Dünne mit erstickter Stimme. Der dicke Räuber schluckt und sagt, das ist doch ein Schwindel. Drachenmumien gibt es gar nicht. Da spricht die Mumie. Ich bin Hapschiput, Kokoschnemsis der Dritte. Ich bin 4500 Jahre alt und stinke sauer. Warum bist du denn stinke sauer? Stottert der Dünne. Weil ihr die goldene Maske stehlen wollt. Da hebt der dicke Räuber sein Gewehr und ruft: Das ist doch ein Schabernack. Ich glaube kein Wort. In diesem Moment bewegen sich zwei weitere Sargdeckel und rutschen polternd zu Boden. Erschrocken versteckt sich der dünne Räuber hinter dem Professor. Zwei weitere Mumien erheben sich aus den steinernen Särgen, eine mit Stacheln und eine mit spitzen Zähnen. Ich bin Mathilda Tutut-Amun die 16. Ich bin 5000 Jahre alt und noch viel stinkesaurer als Kokoschnemsis, sagt die Drachenmumie. Genau, sagt die Stachelmumie. Und ich, ruft die dritte Mumie, die mit den spitzen Zähnen, bin Oskar Hashinushi-Hippi-Huppi, der schrecklichste Drachenpharao überhaupt. Und ich bin 2 Millionen Jahre alt und so sauer wie 3 Millionen Zitronen. Und wenn ihr nicht gleich diese Maske und die Schätze wieder zurückbringt, dann gibt es Saures. Lass uns abhauen, flüstert der Dünne. Der dicke Räuber aber fuchtelt wütend mit seinem Gewehr. Die spinnen doch! Solche Mumien gibt es gar nicht! Plötzlich ertönt von Neuem das Grollen. Und jetzt erzittern die Mauern der Grabkammer. Und als die Drachenmumie den Kopf zurückwirft und einen Feuerstrahl ausstößt, da lässt der dünne Räuber sein Gewehr und alle Schätze fallen und rennt schreiend aus der Kammer. Der dicke Räuber steht wie angewurzelt. Ängstlich blickt er sich um. Und als die Drachenmumie einen zweiten Feuerstrahl ausstößt, wirft auch er alles von sich und stürzt zum Ausgang hinaus. Mit einem Mal ist es still. Professor Champignon schaut unsicher zu den Mumien und sagt, Kokosnuss? Mathilda? Oskar? Seid ihr das? Da reißen sich die drei Freunde das Klopapier herunter und steigen aus den Särgen heraus. Der Professor strahlt. Ihr seid die tollsten Mumien, auf die ich je gestoßen bin. Auch wenn ihr ein wenig übertrieben habt. 2 Millionen Jahre alte Mumien gibt es nämlich gar nicht. Aber die Räuber haben einen gehörigen Schreck bekommen, sagt Oskar. Da ertönt ein weiteres Mal das Grollen und wieder beben die Mauern. Schnell, ruft der Professor. Wir müssen die goldene Maske wieder an ihren Platz legen, denn sonst stürzt hier alles ein. Aber die Maske, sagt Kokosnuss, hat der dicke Räuber mitgenommen. Nur die anderen Schätze haben sie hier gelassen. Wie bitte? Stößt Professor Champignon verzweifelt hervor. Dann raus hier! Beeilt euch! Alle vier rennen so schnell sie können in Richtung Ausgang. Kaum liegt die Kammer hinter ihnen, da hören sie ein ohrenbetäubendes Krachen. Große Steinblöcke fallen herab und verschließen den Eingang zur Grabkammer. Der Professor leitet sie sicher durch das Labyrinth zurück. Und so erreichen die Freunde nur wenig später den Ausgang der Pyramide. Da seid ihr ja, sagt das eine Kamel. Was war denn da drinnen los? Ein Gepolterer war das, sagt das andere. Diese beiden Finsterlinge, japst Professor Champignon wütend und verzweifelt zugleich, haben die goldene Maske gestohlen. Und nun fliegen sie mit meinem Doppeldecker davon. So ist es. Das Flugzeug ist schon in der Luft und entfernt sich von der Pyramide. Da holt Kokosnuss die Fernbedienung hervor und betätigt den Steuerknopf. Plötzlich kehrt der Doppeldecker um. Haben die etwas vergessen? Fragt Oskar. Da grinst Kokosnuss und sagt, nein, die wollen etwas zurückbringen. Potzblitz, ruft der Professor, als er die Fernbedienung sieht. Darf ich auch einmal? Fragt Mathilda. Das kleine Stachelschwein lässt den Doppeldecker ein paar Überschläge drehen. Ich will auch, ruft Oskar. Der Fressdrache bewegt den Steuerknopf wild hin und her. Das Flugzeug schaukelt nach unten und nach oben und nach rechts und nach links. Dabei dreht er sich unablässig um die eigene Achse. Jetzt noch ein paar Überschläge, sagt Oskar. Achterbahn-Looping! Jetzt übernimmt Professor Champignon die Fernbedienung. Er lässt den Doppeldecker genau vor ihrer Nase landen. Die Räuber sitzen darin mit wirrem Haar und grünen Gesichtern. Mir ist so übel, jammert der dicke Räuber. Mir ist noch übler, wimmert der Dünne. Seht ihr, bemerkt das erste Kamel, so sieht der Fluch des Pharaos aus. Ein ganz übler Fluch, sagt das andere Kamel und kichert. Einige Wochen später, als Kokosnuss, Mathilda und Oskar wieder zu Hause auf der Dracheninsel sind, bringt der Drachenpostbote einen großen Brief. Post für die drei Abenteurer, ruft er. Neugierig betrachten die Freunde den Umschlag. Der ist von Professor Champignon, ruft Kokosnuss aufgeregt und öffnet den Brief. Lieber Kokosnuss, liebe Mathilda und lieber Oskar, seit unserem Abenteuer in der Pyramide ist hier viel geschehen. Die beiden Räuber müssen die Grabkammern wieder aufbauen. Die goldene Maske habe ich so lange in das Ägyptische Museum gebracht. Dort ist sie sicher. Ich habe euch noch 3 Skarabäussteine in den Brief gelegt. Sie bringen Glück. Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe. Ohne euch hätte ich es nie geschafft. Grüße aus der Wüste, euer Professor Champignon. Freunde, jetzt ist's wirklich ganz schön spät. Ja, leider. Wenn auch diese Geschichte nun zu Ende geht, bleib ich doch euer kleiner Drache Kokosnuss. Ich freue mich aufs nächste Mal, für heute ist Schluss. Auf